SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Vergessen wir die anstrengende Arbeitswoche und feiern wir gemeinsam ins Wochenende. Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus, ich bin der Mentlix und ich bin am Wochenende zuständig für die urbane elektronische Clubmusik hier auf Virus. Ja. Und jetzt genau das Wochenende haben wir so eine kleinere Misere. Weil, wo ich Partytipps vorbereitet habe, von morgens oben, habe ich gefunden, okay, jetzt. Das Jahr ist zwar noch frisch, aber es ist definitiv das langweiligste Party-Wochenende. Clubtechnisch läuft einfach nicht wirklich viel Interessantes, im Gegensatz zum letzten Samstag, wo wir 15 Veranstaltungen hatten, wo uns die Entscheidung wirklich echt schwer gefallen ist. Heute sind es gerade mal 2. Naja, was soll's. Ich habe auch eine gute Nachricht. Ich habe unglaublich gute und brandneue Tunes mit in meiner Plattenkiste. Unter anderem gibt es ein Techno-Sounds aus Auckland, aus Neuseeland von Out of Source. Ein Techno-Duo, das wirklich ganz, ganz gross ist und im Moment riesig gefördert wird vom Australier, von Casey Taylor. Weiter hat er fantastischen House-Sound aus Tel Aviv, von Kane und Space-Sounds aus Kairo. Mhm. In Kairo gibt es nicht allzu viele Techno-DJs und Produzenten. Gut, die bekanntesten sicher, das ist das Trance- und Rave-Duo Ali und Fila. Aber so im Underground ist es sehr, sehr begrenzt. Black Eyed jedoch, das ist einer von denen Durchstarter im Jahr 2017. Lass dich überraschen, der Typ hat echt was auf dem Kasten. So, anfangen möchte ich mit einem französischen Projekt namens Amentia. Das Stück heisst Lucien und das ist brandneu. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. unglaubliche EP. Track 2 von der Amentia EP, das ist Prince de Marais. Und Marais in Paris, das Arrondissement, also der Bezirk in Paris, was wirklich am meisten abgeht. Gehst du irgendwann mal einen romantischen oder Wahlweis, vielleicht für eine exzessive Party-Trip nach Paris, such unbedingt Marais. Es lohnt sich auf jeden Fall. Thank you. House Music vom anderen Hand der Welt, genauer gesagt aus Auckland, Neuseeland, von einem Duo namens Out of Source. Und naja, plötzlich sind sie einfach da gesehen mit irgendwelchen Produktionen und bereits ihre allererste Remix, die sie angefertigt haben, ist auf dem altehrwürdigen Kölner Compact-Label erschienen. Kein schlechter Anfang für eine Band, die komplett anonym will bleiben. Man weiss gar nicht über die zwei, aber sie machen gute Sounds und das allein zählt. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mailflix. Danach der Show, wie gewohnt, 3 Stunden Podcast zum gratis Downloaden. Selbstverständlich kriegst du den Podcast auf iTunes. Dann hast du schon Sound und kannst deine private Hausparty machen an diesem eher lame Wochenende. Das Wochenende ist sehr spartanisch, aber doch zwei Veranstaltungen habe ich gefunden, die erfährst du in meinen Club Selections. We'll be right back. Stereo Underground ist das aus Tel Aviv. Letzte Woche hat er seine brandneue EP im Essential Mix vorgestellt. Natürlich spiele ich den einen oder anderen Track davon nochmal. Zum Beispiel da einer von meinen Lieblings-Tracks von der gleichnamigen EP, nämlich Northern Lights. Und in Israel, genauer gesagt in Tel Aviv, bleiben wir auch. Dahin Fall an, oder wie er sich als DJ nennt, Kane startet im Moment echt durch. Gut, er hat ja schon ein paar wirklich grandiose Releases gehabt, unter anderem auf Satbeats. Ganz neu ist jetzt auf Bedrock Music und sein neuestes Werk hörst du als nächstes. SRF Virus Essential Tune. Like an Egyptian. Okay, ist ein bisschen platt. Aber Elektroniker aus Kairo? Denk. Naja, okay. Im Chart, Trance und im Rave-Sektor haben wir natürlich alle und viele, die weltweit erfolgreiche Rave-DJs und Produzenten sind. Aber so im Underground tut sich nur sehr verhalten was. Das tut sich allerdings seit geraumer Zeit ändern, nämlich zum Beispiel mit dem hier, Black Aid. Die ersten Releases hat er auf dem Hernan Gataneo seinem Sat-Beat-Labels gehabt. Neuerdings ist er beim Nick Warren of Hope Recordings unter Vertrag. Und das ist die neue Scheibe von Black Aid. Heisst tut sie Papyrus und die erste Essential vom heutigen Abend. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. was für ein unglaublich verschluckt man fast den Spruch. Im Radio denkbar ungünstig, aber wirklich was für eine Komposition. André Sabota, also ein Remix, er ist ein Brasilianer, kommt aus Sao Paulo und das ist ein Remix für Payen. Hintergrundinfos mit der Playlist, der Podcast zum Gratis-Download und noch vieles, was kannst du brauchen für einen viel zu langen Sand, findest du auf srf.ch/mentalx. We'll be right back. Neuseeländische Act, sprich mein Featured Act von der Woche, nämlich Out of a Source. Der Track hat vor einem Monat zum ersten Mal vorgestellt, ist ein Remix, den sie gemacht haben, und zwar für Thank You City. So nennt sich das Projekt und das Stück heisst Desert Father. Absolut grandios. Playlist gibt es gerade nach der Sendung am Podcast auf srf.ch/mentalx. Hey, schönes Wochenende. Klasse Industrial Techno sicher nicht. In meiner Sendung bekommst du nur die Techno-Tracks von wirklich bis ins kleinste bisschen perfekt produziert sind. So artikulativ. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Ich glaube, es liegt hier an einem Studio. Gut, ich habe immer im Studio irgendwie die Schuld gegeben, aber es ist dermassen laut, ich kann mich selber nicht mal mehr reden. Naja, okay. Das hier ist Algorithmica Hochwitz aus Italien. So sagt man richtig und heiße. Der Track Holographic kommt in 2 oder 3 Wochen auf Elevate raus. Das ist ein Pick and Then, ihres Label. Und die sind ja bekannt für absolut perfekte Techno-Tunes. Ist das schnell gegangen? Playlist kriegst du gerade neben dem Podcast nach der Sendung auf srf.ch/mentalx. James Holden, der Max Cooper, der Charis, erfahren die größten Underground-DJs von der Welt, haben schon Balance Compilation gemixt. Balance, ursprünglich ein australisches Label und Partyveranstalter, ist aber seit Jahren umgezogen nach Großbritannien und ja, auch eine Balance, eine Compilation funktioniert noch durchaus gut. Wenn man mal so bis 15 bis 20 Jahre zurückgeht, ist ja der Compilation-Markt riesig. Vielleicht magst du dich noch erinnern, zum Beispiel an Ministry of Sound, Renaissance oder Global Underground. Von diesen grossen Labels hörst du eigentlich nichts mehr. Aber Balance hat gehalten. Das liegt natürlich auch an den wahnsinnig guten Releases, die sie haben, eben an den Mix-Compilations. Die aktuelle hat niemand geringer als der Argentinier, der Hernán Gataneo Remix. Und das ist einer von den ganz spektakulären Tracks da drauf, vom Navid Meir und A Random Act of Kindness. geil Stars, das ist das mein Supertune vom vergangenen Freitag und zwar auf dem altehrwürdigen Kompakt-Label. Hey, der Michael Mayo. Was für ein Sound er zurzeit auf seinem Label hat. Eben Clarian hat gerade das vorletzte Release gemacht, jetzt der Franzose Damien mit My Stars. Und ich kann dir sagen, als nächstes, ich glaube, nächste oder übernächste Woche bekomme ich die Promo von der neuen The Orb. The Orb, das ist so einer von denen Chill-Out-Ambient-Track, der aber im Moment sehr, sehr tanzbar tönt. Lassen wir uns einfach überraschen. Du hörst SRF4, wo sich bei der Mandlix, ich bin seit über 17 Jahren zuständig für die elektronische urbane Clubmusik hier auf dem Sender. Und Hintergrundinfos und Podcasts bekommst du bei iTunes und selbstverständlich auf srf.ch/Mandlix. We'll be right back. primary effects are on the mind. So they are frequently called psychedelic. They include mescaline and psilocybin. The best known is lysergic acid diethylamide. Ja, und zwar Joe Goddard. So, die Musik ist der Enzo. Brandneuer Remix von Hot Since 82 und er hat es perfekt umgesetzt. So, am Anfang von der Sendung habe ich schon gesagt, irgendwie verstand ich heute ein Clubland Schweiz nicht, oder zumindest das Wochenende nicht. Letzte Woche haben wir wirklich fantastische Auswahl gehabt an wirklich grossartigen Veranstaltungen. 15 Stück sind es insgesamt gesehen und eine Woche später, und ich bin irgendwie fast resigniert, wo ich Party-Tipps heute Morgen zusammengestellt habe, zwei Veranstaltungen vom Morgen, die ich gefunden habe, die sind richtig cool. Alles andere ist irgendwie früher gesehen. Aber die zwei, naja, die sind schon richtig geil. Da hatten wir zum Beispiel im Kaufleuten und, nein, nicht gerade schreien, ich weiss, Kaufleuten mit einer eigenartigen Art, aber sie haben in letzter Zeit wirklich sehr coole DJs, wie zum Beispiel der Guy Gerber, Sven Fett, ist erst gerade wieder mal dort gewesen. Und am Morgen so oben im Kaufhütten in Zürich ist der Pete Tong, britische DJ, Ikone, Radio-Host und wirklich einer von den grössten DJs in Großbritannien. In Basel haben wir natürlich auch einen Club namens Nordstern und dort auf dem Schiff im Nordstern, da gibt es morgens oben ein Heimspiel von Basel, von Andrea Oliva. Das ist eigentlich schon gesehen, aber dafür, wenn beides nicht ist, lade ich einfach meinen Podcast ab. Da ist nämlich eine Stunde ab der 11 Uhr hier online und dann kannst du privat deine Hausparty machen. Bringst einfach deinen Nachbarn vielleicht eine Flasche Wein vorbei. Entschuldigung. srf.ch/mentlegs. Dort findest du Playlisten, Hintergrundinfos und alles, was du brauchst. Frau Wills, exzessiv und hoffentlich tolles Wochenende. Yeah. richtig Tech House, richtig Techno gegangen. Und naja, was gehört natürlich noch? Die dritte grosse Stilrichtung, und zwar ein Trance. Vor ein paar Jahren ist das Wort eigentlich gar nicht dürfen sagen, weil es einfach so negativ besetzt war. Aber man schaut, man staunt, es gibt eine Renaissance davon. Gut, ich rede jetzt natürlich nicht irgendwie vom Kirmes Techno-Trance, wie man es irgendwie vom Armin van Buuren oder vom Tiesto kennen. Nein, sehr subtil, stellenweise im Haus angelehnte Sounds, aber wirklich herzerwärmende Melodien. Da haben wir was, und zwar etwas von Andrin aus Südamerika. The Red Journey heisst das und kommt nächstes Woche auf dem Darwin Epsilon im Label raus.

Nagel ist das. Und das ist vor 9 Jahren schon mal ein riesen Hit gesehen. Allerdings damals im Original-Mix und im Dusk-Remix. Und zwar etwas noch da zum alten Casey Tays auf seinem Label Paper Recordings released. So, und jetzt kommt es noch mal raus. Und zwar mit einem Thank You City Remix. Ebenfalls ein australischer Act. Und das Ding ist einfach schon extrem geil. Techno und Perfektion aus dem Haus Casey Taylor in der O4 mit Snockel. Thank you. als Live-Act im Studio gehabt. Er kommt aus Sardinien und war damals unglaubliche 15 gewesen. Wenn er irgendwo hat, seine Live-Set gespielt hat, musste er irgendwie die Mutter, meistens war es eine Tante, die dann mitgegangen ist. Viel witziger war es dann, als er mit 15 im Labyrinth gespielt hat. Das Ticket ist das. Aus Sardinien. Und schön, dass er immer noch so erfolgreich ist. Das ist seine neue Scheibe, ein Remix von Mirage. Und mit dieser Nummer verabschiede ich mich von euch von heute. Und die heutige Episode mit dem Thema «A Sweet Breakup» in Tel Aviv, im Featured Act von der Woche, nämlich Kane aus Israel. Kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden auf srf.ch/mentlicks. Selbstverständlich bekommst du Podcast auch in voller Länge und in einer recht guten Audioqualität auf iTunes. Die Playlist ist spätestens am Montag ready und am nächsten Freitag hören wir uns wieder ab der 7. Uhr oben live hier auf SRF Virus. Es würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Und jetzt sage ich, genieß dein Wochenende und komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.